auf, lass es raus. In diesem Text alles nur gleich. Was sagt uns schon die Hautfarbe? Die Flagge, die du zeigst, ist für dich die Hauptfahne. Das ist Deutschland, multikulturelles Land. Auch wenn die Sprache anders ist, vergiss nicht, unser Herr ist gleich. Egal ob Iraner, Kasache, Polak oder Türke, weiß nicht die Hand, die dich füttert. Какая разница, скажи между тобой и мной? Мы оба встанем за родных своей спиной горой. Мы все живем в этой стране по одинаковым законам. Только кто-то соблюдает их, а кому-то пофиг. Я страну-то уважаю, но политику нет. Просьба политики, политика, политику плед. И мы поднимем джинник знамя за то, что за серп и молот сам на звезды за крест не встанет никто. Auf Deutsch oder Russe, zeig deine Flagge. Auf Türk oder Kurde, zeig deine Flagge. In guten und in schlechten Zeiten, in jeder Lage. Das ist deine Herkunft, zeig deine Flagge. Ukrainer und Kasachen, zeig deine Flagge. Weißrussen und Moldawen, zeig deine Flagge. Egal ob bei Siegen oder Niederlagen, das ist deine Herkunft, zeig deine Flagge. Das ist wie ein Kriegsgebiet, nur dass niemand siegt. Du willst den Respekt, denn dir niemand gibt. Weil der Hass über Liebe siegt. G-Next Platoon, wir kämpfen bis sie niederkniet. Egal ob Russen, Deutschen, Kasachen, egal ob Türken, Kurden, Moldawen. Wir müssen hier zusammenhalten, uns vereinen. Wir sind die Zukunft, Jungs, zeigt eure Flaggen. Сначала иммиграция, потом интеграция. Было тяжело и часто приходилось драться. Вокруг косые взгляды, вокруг огонь и пепел. Я видел ненависть людей, чую холодный ветер. Но эти дети нас судьба проверила на прочность. Мы не хотели, но пришлось показать нашу мощность. И наша форма это символ, символ боя. Мы победим, но не силой, силой воли. Auf Deutsch oder Russe, zeig deine Flagge. Auf Türk oder Kurde, zeig deine Flagge. In guten und in schlechten Zeiten, in jeder Lage. Das ist deine Herkunft, zeig deine Flagge. Ukrainer und Kasachen, zeig deine Flagge. Weißrussen und Moldawen, zeig deine Flagge. Egal ob bei Siegen oder Niederlagen, das ist deine Herkunft, zeig deine Flagge. Das ist meine neue Heimat, doch ich fühl mich nicht daheim. Wie ein Keim in der Gesellschaft und muss kämpfen wieder mal, wieder mal. Komm mir vor wie bei Wiener Ball, werden nirgends eingeladen, doch wir sind jetzt überall. In Deutschland, die neue deutsche Einheit. Wir sind die Zukunft, Einheit in der Vielfalt. Nicht in Medizin, doch hab mein Studium geschafft. Scheiß auf die Losaratin, der hat sich selber abgeschafft. Meine Mannschaft, Немцы и иностранцы. В моей Германии, неважно кто ты есть по нации. Скажу сыну, чтобы уважал традиции. Но не хочу, чтоб убегал он от полиции. У меня амбиции подняться высоко. Кто в меня не верит, я пробьюсь тогда на зло. Не мы, а расизм и ненависть твой враг. Не стесняйся ты своей культуры, покажи свой флаг. Auf Deutsch oder Russe, zeig deine Flagge. Auf Türk oder Kurde, zeig deine Flagge. In guten und in schlechten Zeiten, in jeder Lage. Das ist deine Herkunft, zeig deine Flagge. Ukrainer und Kasachen, zeig deine Flagge. Weißrussen und Moldawen, zeig deine Flagge. Egal ob bei Siegen oder Niederlagen, das ist deine Herkunft, zeig deine Flagge.